Tropfen-FM, Ausgabe Nummer 289. Wir schreiben den 2. November 2012. Mein Gast heute Abend ist Bernd Pröschold und es geht um die soziologischen Aspekte der ET-Hypothese. Mein heutiger Gast, Bernhard M. Pröschold, wie er mit vollem Namen heißt, studierte von 1997 bis 2003 Kommunikationswissenschaft, Soziologie und angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Münster. Nach zweijähriger Tätigkeit in einer journalistisch ausgerichteten PR-Agentur wandte er sich der astronomischen Zeitrafferfotografie zu. Pröschold's Reisen wurden mehrfach von Fernsehteams begleitet und durch Ausstrahlung in verschiedenen TV-Formaten einem breiteren Publikum bekannt. Die entstandenen Aufnahmen fanden Eingang in zahlreiche Dokumentationen und in zwei DVDs. Pröschold's Interesse für den Themenbereich UFOs und Außerirdische wurde während seiner zahlreichen Norwegenreisen geweckt, die ihn auch nach Hessdalen führten. Dort konnte er das Hessdalen-Phänomen selbst filmen und fotografieren. Ja, und heute ist er bei mir live auf CropFM. Hallo Bernd, kannst du mich gut hören? Hallo Tarek, ich kann dich gut hören. Hallo liebe Zuhörer. Wunderbar. Bleiben wir vielleicht gleich beim Hessdalen-Phänomen. Das ist ja doch ein recht netter Einstieg. Und auch in deinem Buch Außerirdische, das große Tabu unseres Zeitalters. Sehr interessantes Buch, wie ich finde. Natürlich kontroversiell für viele, aber dennoch eine ganz erfrischende neue Perspektive auf dieses ganze Thema. Also Grund genug, dich einmal einzuladen. Und auch dieses Buch startet ja mit, ich sag mal, Beobachtungen und vor allem deinen eigenen Beobachtungen, die du in Hessdalen gemacht hast. Meisten Hörern wahrscheinlich bekannt, aber vielleicht doch ein kurzer Abriss. Was passiert denn dort in Hessdalen? Ja, also erstmal zu deiner Vorbemerkung. Wenn das Buch kontrovers diskutiert wird, dann würde ich mich darüber sehr freuen und das sehr begrüßen, denn wenn alle einer Meinung wären, wäre das ganze Thema ja schon wieder langweilig. So ist es. Zum Hessdalen-Phänomen, ja. Das Hessdalen-Phänomen wird sehr vermehrt seit Anfang der 80er Jahre in einem norwegischen abgelegenen Tal beobachtet. Zuerst waren es nur Talbewohner, die dann natürlich, wie das so üblich ist, als Spinner abgetan wurden, bis dann um Erlingstrand sich eine Gruppe von Wissenschaftlern formiert hat, die dieses Phänomen mit naturwissenschaftlichen Methoden und Instrumenten untersucht hat, also nicht nur durch Fotografien, sondern auch Radarmessungen, Infrarotaufnahmen, Spektralanalysen, Geigerzähler, also alles, was man sich vorstellen kann, alles, was dazugehört. Und ja, dann ist die, ich nenne es mal die UFO-Szene, die UFO-Forscher, die sind dann schon in den 80er Jahren von der Existenz dieses Phänomens fest überzeugt gewesen. Die Wissenschaftsgemeinde hat das nicht nachhaltig gestört, man hat das Phänomen ignoriert. Und das ist auch so ein bisschen, die Forschung ist so ein bisschen eingeschlafen. In den 90er Jahren gab es dann eine internationale Konferenz zum Hessdalen-Phänomen, wo renommierte Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen worden sind nach Hessdalen. Und ja, selbst diese renommierten Wissenschaftler konnten das Phänomen nicht erklären, konnten sich aber sehr wohl von seiner Existenz überzeugen. Und jetzt haben wir seit den 90er Jahren die Situation, dass letzten Endes jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt und auch teilweise ernstzunehmende Wissenschaftler von der Existenz dieses Phänomens überzeugt sind. Es findet aber trotzdem keinen Eingang in den breiten wissenschaftlichen Diskurs. Und genau das macht für mich das Thema spannend, weil ich und jeder andere als Hobbyforscher nach Hessdalen fahren kann, dort das Phänomen beobachten kann, fotografieren kann und somit selbst als Hobbyforscher, als Laie, einen Beitrag zu möglicherweise bahnbrechenden Entdeckungen leisten kann. Ich möchte einhaken, du sagst ernstzunehmende Wissenschaftler. Wie ist das zu verstehen? Sind jetzt nur Menschen mit wissenschaftlichem Background, die sich damit auseinandersetzen, ernst zu nehmen? Oder wie meinst du das eigentlich? Ja, gut, als Soziologe frage ich natürlich direkt nach dem, was tatsächlich an Phänomenen dahinter steckt, also nach UFOs, wo man draufklopfen kann und die man anfassen kann, sondern ich frage mich, wie eigentlich soziale Institutionen Phänomene als real oder als nicht real erklären. Und aus dieser Perspektive muss ich mich natürlich erstmal auf andere verlassen können. Ja, also ich kann selber sehr schwer, die wenigsten auch der Zuhörer in der Sendung jetzt, werden schon mal selber in Hessdalen gewesen sein. Das heißt, ich muss mich auf andere verlassen und dafür gibt es soziale Institutionen und die funktionieren in der Regel im Normalbetrieb auch ganz gut. Das heißt, wenn irgendwo ein Wissenschaftler irgendwas beobachtet und das an die Medien weitergibt, kann man sich darauf verlassen. Beispielsweise, wenn man jetzt am Kernforschungsinstitut in der Schweiz das Higgs-Boson entdeckt und ein Journalist schreibt darüber, dann kann man sich auf diese Institutionen verlassen und man weiß, aha, dieses Higgs-Boson scheint wohl jetzt tatsächlich endlich nachgewiesen worden zu sein. Und in Hessdalen ist das ganz ähnlich. Auch da muss ich mich ja letzten Endes auf Institutionen verlassen können. Und da waren beispielsweise Boris Mirnow, Nobelpreisträger, glaube ich, für Physik vor Ort, ist auch gleichzeitig Kugelblitzexperte, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ich kann es nicht erklären, aber das Phänomen existiert. Anderer Wissenschaftler, David Frühberger von der Stanford-Universität war in Hessdalen, hat sich das angeschaut. Und letzten Endes bin ich ja gezwungen, als Laie, mich auf Institutionen, also in dem Fall auf Fachwissenschaftler, auf renommierte Wissenschaftler zu verlassen, weil ich eben selber erstmal nicht direkt nachschauen kann, gibt es jetzt dieses Phänomen oder gibt es das nicht. Nichtsdestotrotz kann natürlich jeder, und genau das macht es ja spannend, nach Hessdalen fahren und sich dann selber versuchen, das zu beobachten und zu fotografieren. Ja, das Problem nämlich ist natürlich, und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich da ein bisschen auf der Stelle treten mit der Erforschung dieses Phänomens, dass eben aus verschiedensten Gründen, die wir auch auf dieser Sendung heute besprechen werden, eben Wissenschaftler sehr zurückhaltend sind, wenn es sich um Anführungszeichen UFOs handelt. Und das ist dann ein bisschen ein Catch-22. Ne? Also das Ganze ist sehr selten in renommierten oder anerkannten und oft referenzierten wissenschaftlichen Kreisen behandelt. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich oder stimme ich dir natürlich auch zu, dass man muss natürlich wissen, woran ist man da? Wer sagt das? Wer behauptet da jetzt, dass er gesehen hat, wie ein Objekt landet und Männchen rauskommen? Ja, also, aber das ist natürlich, da sind wir jetzt eh schon mitten in der Diskussion, glaube ich. Genau, also da sind wir ganz spannend an einem Punkt. Man kann es immer von zwei Seiten sehen. Also zum einen einmal auf die faktische Ebene verschieben und sagen, stimmt das jetzt, dass da in Anführungsstrichen UFO gelandet ist oder nicht? Und auf der anderen Seite schwingt natürlich immer im Hinterkopf mit, wer behauptet das und ist der glaubwürdig? Letzten Endes haben wir hier gerade in der sogenannten Ufologie ein ganz, ganz starkes Glaubwürdigkeitsproblem. Absolut. Jetzt Stichwort, und das hängt sicher auch damit zusammen, objektivierbare Phänomene. Wie viele Fallanalysen, die jetzt deiner Meinung nach wirklich brauchbar sind, im Sinne von vollständig und jetzt auch von Leuten gemacht, die man kennt und wo man weiß, da kann man sich jetzt irgendwie drauf verlassen, wie viele Fallanalysen gibt es denn zu diesem Phänomen? Du meinst jetzt speziell zum Hessdalen-Phänomen? Oder? Generell zum Hessdalen-Phänomen. Ja, gut, da bin ich jetzt, ich gucke ja als Soziologe auf das ganze Thema. So, und da kann ich als Soziologe einiges zu beitragen. Jetzt in der Ufologie, was es da alles an Studien gibt, da gibt es ja eine ganze Menge, die kenne ich natürlich nicht alle, aber mir würde im Prinzip ja schon eine einzige reichen und hervorzuheben wäre da bestimmt der Cometa-Report, wo französische Raumfahrtexperten 1999 sich mit dem UFO-Phänomen beschäftigt haben. Die CNES, glaube ich, war das? Oder CNRS? CNRS steckt, glaube ich, dahinter als Institution und diese Raumfahrtexperten sagen, wir haben letzten Endes keine richtig zufriedenstellende Hypothese, aber die uns plausibelste Hypothese ist derzeit, dass die Erde von Außerirdischen besucht wird. So, das ist natürlich erstmal ein Claim. Ja. Ja, aber diesen Claim gilt es dann eben zu hinterfragen und das ist, und natürlich Fallbeispiele und Falluntersuchungen sind da wesentlich. Existieren deiner Meinung nach genug Fallanalysen? Ich glaube nicht, dass es auf die Quantität der Fallanalysen ankommt, sondern es kommt auf die Qualität an. Aber da sind wir jetzt auch schon beim einem Kern des Problems aus meiner Sicht. Weil wenn du fragst, gibt es genug Fallanalysen, dann schwingt da so im Hinterkopf mit, dass man letzten Endes von all diesen Beobachtungen von unerklärten Phänomenen im irdischen Luftraum auf Außerirdische schließen kann. Das heißt, das wäre ein Induktionsschluss von Beobachtungen auf eine Theorie, nämlich die Erde wird von Außerirdischen besucht. Und da sind wir jetzt mitten in der Wissenschaftstheorie. Und ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, bei der ganzen Diskussion, der häufig außen vor gelassen wird, dass man sich erstmal damit beschäftigen muss, kann man eigentlich von solchen Beobachtungen auf Theorien schließen, also sprich auf die Annahme, dass die Erde von Außerirdischen besucht wird. Und da sage ich, nein, das kann man nicht. Und genau da ist auch ein Kern des ganzen Missverständnisses und der ganzen Problemsituation, die wir haben. Denn UFOs werden ja in Fankreisen und teilweise auch in Fachkreisen seit Jahrzehnten diskutiert und man tritt mehr oder weniger auf der Stelle, weil letzten Endes man immer auf einen sogenannten Smoking Gun Case wartet. Ja, also ich meine, UFO-Fälle kommen jedes Jahr, aber letzten Endes kann man dann nie von dieser Beobachtung tatsächlich auf die Existenz außerirdischer Besucher schließen. Und meiner Meinung nach ist das auch gar nicht möglich. So funktioniert Wissenschaft nirgendwo. Also wenn wir jetzt über die Newtonschen Gesetze oder über, ja, vielleicht ein sehr gutes Beispiel über Einstein reden, der kann auch seine Theorie nie positiv beweisen, sondern man kann Theorien immer nur widerlegen. Und das gilt auch letzten Endes für die extraterrestrische Hypothese. Man kann die nie positiv beweisen, sondern man muss versuchen, sie zu widerlegen. Und da das häufig übersehen wird, tritt die Diskussion auf der Stelle. Jetzt werde ich meine Frage nochmal anders formulieren. Glaubst du, dass die Qualität der Falluntersuchungen ausreicht, um da eigentlich schon eine Falsifizierung oder eine Überprüfung der ETH, also der extraterrestrischen Hypothese, durchzuführen? Qualität der bekannten Falluntersuchungen eigentlich schon ausreichend, deiner Meinung nach? Ja, deine Frage impliziert ja wieder, dass man zum Schluss zu einem positiven Beweis kommt. Und nein, diesen positiven Beweis kann es meiner Meinung nach sowieso ohnehin nicht geben. Ich frage, ob die Daten, die wir gesammelt haben, sich dazu eignen, um eben diese Verifizierung der Hypothese voranzutreiben. Oder ob da noch mehr benötigt wird. Oder bessere Qualität benötigt wird, um sozusagen. Ich meine, gut, ich verstehe schon, die Geschichte ist jetzt die. Man kann es eigentlich nur widerlegen. Man kann eigentlich nur sagen, jetzt diese Sichtung war jetzt mal keine. Aber selbst dann bleibt ja immer noch das Hintertür offen. Ja, es geht ja auch nicht um die einzelne Sichtung. Mhm. Also, ja, selbst also die meisten Sichtungen werden ja letztendlich auf bekannte Phänomene zurückgeführt. Ursprüngliche Zahl an UFO-Sichtungen, also weit über 90%, klärt sich auf. Wir reden jetzt sowieso nur von denen, die sich bis dato noch nicht aufgeklärt haben. Aber es geht jetzt eben nicht darum, einzelne Beobachtungen zu falsifizieren, sondern es geht darum, die Hypothese, die Erde wird von außerirdischen besucht, zu falsifizieren. Und naja, die ist nicht falsifiziert, aber man müsste eigentlich die Frage umgekehrt stellen, ist die überhaupt falsifizierbar? Und das ist genau ein ganz entscheidender Kritikpunkt an dieser ganzen Hypothese. Diese Außerirdischen, denen kann man ja geradezu magische Eigenschaften zuschreiben. Die sind hyperintelligent, die können durch Raum und Zeit reisen, die können hier auf einmal, wenn sie wollen, mitten bei mir im Zimmer stehen. Die sind also allmächtig, mehr oder weniger, in der Theorie. Und dementsprechend, da die Theorie keine Vorhersagen macht, wie denn Außerirdische bitteschön sich zu verhalten hätten, kann man auch die Theorie erstmal nur sehr schwer widerlegen und sagen, ja Moment, ich hätte jetzt eigentlich vorher gesagt, dass hier und dort ein UFO landet, aber es ist gar nicht da. So einfach funktioniert es ja nicht. Und deshalb, genau aus dem Grund, wird die Ufologie auch von Leuten, die von außen da drauf gucken, häufig dann als Pseudowissenschaft bezeichnet, weil gesagt wird, naja gut, ihr macht ja gar keine überprüfbaren Aussagen über eure Außerirdischen. Von daher ist das eine Pseudowissenschaft. Ich sehe das wiederum etwas anders. Um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob denn jetzt genug qualitatives Material vorliegt. Ich würde jetzt dann wieder zurück nach Hessdalen gehen. Das ist einer der Orte auf der Erde, wo das UFO-Phänomen regelmäßig auftritt, und würde sagen, ja gut, liebe Wissenschaftler, wenn ihr so fest davon überzeugt seid, dass man dass die Erde nicht von Außerirdischen besucht seid, dann kommt doch bitte nach Hessdalen, steckt mal endlich Forschungsgelder da rein. Ja, das ist ja letzten Endes alles auf Sparflamme finanziert seit Jahrzehnten. Das liegt ja nur an ehrgeizigen Wissenschaftlern, die viel ihrer Privatzeit da reinstecken, um das Phänomen zu untersuchen, während irgendwo anders am Kern in der Schweiz Milliarden in den Large Hadron Collider gesteckt werden. Ja, man hat da letzten Endes gar kein Geld für übrig. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Wissenschaft einfach mal hingehen sollte und sich das Hessdalen-Phänomen genau anschauen sollte. Und in dem Moment, wo man sagen würde, ja gut, wir haben jetzt rausgefunden, das ist hier, was weiß ich, es hängt mit den reichhaltigen Quarzvorkommen in Hessdalen zusammen und da gibt es, was weiß ich, kombiniert mit irgendwelchen elektromagnetischen Wellen irgendeinen Effekt, der diese Lichter produziert, bitteschön, dann bin ich widerlegt. Also letzten Endes, um mich kurz zu fassen, die Qualität der Untersuchungen ist noch nicht hoch genug Und man könnte sie aber hoch genug drehen, zumindest was Hessdahlen angeht, um die extraterrestrische Hypothese zu falsifizieren. Oder eben nicht. Jetzt eine kurze Zwischenfrage, nochmal zurückkehren zu Hessdahlen. Da sieht man also immer wieder Forscher, die stehen dann da und sehen dann in der Ferne, wie diese Lichter herumtanzen. Teilweise reagieren die dann auch auf die Beobachter und so, wenn sie mit Laser angepointet werden. Äußerst interessant. Und vor allem mit Kugelblitzen eben, wie du auch erwähnt hast, nur sehr schwer oder gar nicht zu erklären. Bist du zum Beispiel schon einmal, wenn da so ein Licht in der Entfernung, wie weit ist denn, sind denn diese Lichter dann ungefähr weg? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich selbst war ja erst dreimal in Hessdahlen, für mehrere Wochen jeweils. Also ich habe da schon einiges an Beobachtungserfahrung. Aber die Forschung ist da ja viel, viel, viel weiter, als ich als einzelner Amateurforscher in Hessdahlen da Erkenntnisse gewinnen kann. Und diese Lichter wurden schon aus sehr großer Nähe beschrieben und auch über viele Kilometer Entfernung. Gibt es auch Fotos aus großer Nähe? Ich meine, warum? Ich habe mir halt die Frage gestellt, ja, warum fährt denn da zum Kuckuck nicht mal einer, wenn so ein Licht auftaucht? Haut sich in den Jeep und fährt dann in die Richtung und macht einmal, filmt es einmal von der Nähe. Ist das, ja, das scheitert zum Großteil einfach an den schwierigen Verhältnissen vor Ort. Also erstmal einen Großteil des Jahres kannst du in Hessdahlen sowieso nicht mit dem Jeep fahren, weil das einfach unter einer meterhohen Schneedecke liegt. Mhm. Und wenn du jetzt im Herbst da bist oder im Spätsommer, wo kein Schnee liegt, dann ist das Gelände sehr, sehr hügelig, sehr, sehr kurvenreich und da, wo du das Licht siehst, da führt mit Sicherheit keine Straße hin. Das heißt, und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die Lichter häufig nur für wenige Sekunden zu sehen sind. Also alles, was ich bislang an vermeintlichen Hessdahlen-Lichtern gesehen habe, war für 4-5 Sekunden zu sehen und dann schon wieder verschwunden. Okay. Das erklärt zumindest, beantwortet zumindest meine Frage. Ein sehr flüchtiges Phänomen, sehr schwierig auch zu erfassen. Man weiß nicht einmal, wie man das richtig anfassen soll. Aber du sagst, ohne Hypothese geht schon rein gar nichts. Und du sagst eben auch, die Wissenschaft, wenn sie doch einmal ein paar Millionen oder so in diese Sache investieren würde oder, ja, keine Ahnung. Es gibt ja, mit ein paar Millionen käme man schon sehr, sehr, sehr weit. Es gibt ja auch Wissenschaftsförderung, es gibt die Rahmenprogramme der EU etc. Ja, also da wird einfach sehr viel Geld für alles Mögliche ausgegeben. Meiner Meinung nach könnte man zum Beispiel Hessdahlen wirklich auch einmal erforschen. Jetzt passiert das nicht und in deinem Buch sagst du ja, das passiert deshalb nicht, weil, und jetzt kommen wir zur soziologischen Sicht des Ganzen, weil da dieses Thema tabuisiert ist. Man darf noch irgendwie von unidentifizierten Objekten sprechen. UFO ist dann schon so ein komplett überladenes und toxisches Wort. Aber wenn man dann auch noch sagt, man glaubt, dass das Außerirdische sind, dann ist einfach der Ofen aus. Und du stellst das also als ziemlich das größte Problem heraus, dass es in der Erforschung dieses Phänomens gibt. Ja, das Wort UFO ist ja selbst Kern des Tabus. Weil man nämlich sagt, naja gut, was ich da beobachtet habe, ist ein unbekanntes Objekt. Und man sagt nicht, ich glaube, ich habe da ein außerirdisches Artefakt, eine außerirdische Sonde, ein außerirdisches Raumschiff gesehen. Dieses Wort Außerirdische meidet man ja wie der Teufel das Weihwasser. Und genau weil es dieses extrem mächtige Tabu gibt, ist man gezwungen, von UFOs überhaupt zu sprechen. Du meinst also, man sollte prinzipiell nur von einem vermutlich außerirdischen Raumschiff sprechen, wenn man irgendein unidentifiziertes Objekt sieht, das sich jetzt nach näherer Untersuchung nicht als konventionelles Flugobjekt oder Naturphänomen oder sonst wie erklären lässt? Gut, ja, so weit würde ich nicht gehen. Also ich würde schon sagen, dass in der Forschungspraxis es natürlich durchaus Sinn macht, erstmal von einem unidentifizierten Objekt zu sprechen. Natürlich am besten nicht von einem UFO, weil der Begriff mythologisch vollkommen überladen ist. Er ist toxisch. Er ist einfach toxisch. Ja, es haben sich ja in der Zwischenzeit andere Begriffe eingebürgert, wie beispielsweise Unidentified Aerial Phenomenon, UAP. Damit kann man natürlich in der Praxis erstmal arbeiten. Aber es ist eben typisch, dass in der öffentlichen Diskussion, wir müssen ja mal gucken, welches Wort in der öffentlichen Debatte verwendet wird, da wird von einem UFO gesprochen und wenn ein Journalist über ein UFO schreibt, dann schwingt er automatisch mit im Subtext, na, natürlich ist das ein außerirdisches Raumschiff, ist damit gemeint und natürlich ist das lächerlich. Ja, dieser Faktor der Lächerlichkeit, der schwingt ja immer mit. Und der verhindert offenbar sehr effizient, dass das auf breiterer Basis diskutiert wird. Jetzt ist aber doch die Frage, und der widmest du ja einen großen Teil des Buches, warum das eigentlich so ist. Und diese Frage ist, glaube ich, wesentlich und höchst spannend, denn wenn man sich das genau überlegt, ist es ja wirklich eigentlich schwer oder für manche nicht nachvollziehbar, warum, wenn man jetzt auch Erkenntnisse der Kosmologie und so weiter, wie viele bewohnbare Planeten da draußen existieren sollten, ja, und wie viele davon dann wiederum von intelligenten Lebewesen und wie viele wiederum in einem Zeitfenster existieren, der sich mit, also der Zeit, der mit unserem zeitgleich ist, also die jetzt quasi Zeitgenossen sind in diesem Kosmos. Und daraus ergibt sich dann ja das Fermi-Paradoxon, der dann sagt, ja gut, einerseits gibt es da sehr, sehr viele Planeten, die da draußen bewohnt sein sollten. Auf der anderen Seite, wo sind sie dann, wenn die bewohnt sein würden? Genau. Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, was heißt, wo sind sie? Ich meine, wir beobachten ja die ganze Zeit unidentifizierte Objekte. Warum zum Kuckuck stellt man denn nicht, so wie du anregst, die Hypothese einmal ernsthaft auf und auch breit aufgestellt, dass es sich dabei eben genau um diesen Beweis handelt oder diese Objekte handelt, die das Fermi-Paradoxon auflösen. Ja, genau. Also, aber tut man nicht. Und jetzt, warum eigentlich? Ja, also du sprichst hier genau den Kern des Problems an. Also als Soziologe, da gucke ich natürlich weniger, was da jetzt genau in Hessdalen über den Himmel fliegt, sondern ich kann gucken, was die Wissenschaft für Konzepte hat. Und da sagst du zu Recht, und genau das macht das Thema so super spannend, wie ich finde, dass außerirdisches Leben ein absolut bewährter Begriff in der wissenschaftlichen Debatte ist, solange das bitteschön Lichtjahre entfernt von uns stattfindet. Also es gibt ja die Exobiologie, ein wachsender Zweig. Es gibt Modellprojekte der NASA, die forschen an Antriebstechnologien für die interstellare Raumfahrt. Wir bohren auf dem Mars in dem Boden, um irgendwelche Mikroben zu finden. Das heißt, außerirdisches Leben, und wenn man Astronomen fragt, die werden das auch alle bestätigen, ist ja ein absolut heiß diskutiertes Konzept, und die Mehrheit der Astronomen geht auch davon aus, dass es im Universum wimmelt. Das heißt, da haben wir wirklich einen Begriff, der absolut salonfähig ist in der Wissenschaftsgemeinde. Und als Soziologe ist es natürlich super spannend zu sehen, dass in dem Moment, wo plötzlich davon ausgegangen wird, ah Moment, die könnten ja hier auch auf die Erde kommen, in dem Moment muss man schon ein Spinner sein, der auf so eine Annahme kommen könnte. Und das ist in der Tat die zentrale Frage, wie kommt das? Ja. Und das, jetzt möchtest du eine Antwort von mir hören. Jetzt möchte ich, geh mal gleich zur Antwort weiter. Wie kommt gut. das? Also die Antwort ist natürlich mehrschichtig, aber ein Kern des Tabus, oder ich roll es nochmal von vorne auf. Also ich fange erstmal damit an, mich zu beschäftigen, was ist überhaupt, Außerirdische sind ja nicht das einzige Tabu, was wir haben. Wir haben in unserer Gesellschaft immer noch verschiedene Tabuthemen. Und was macht eigentlich Tabuthemen aus? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und dann gucke ich, ob diese typischen Eigenschaften von Tabuthemen, ob das auch auf Außerirdische zutrifft. Und letzten Endes ist das der Fall. Also grundsätzlich ist es so, dass die Soziologie sagt, Tabus treten immer dort auf, wo eine bestehende Ordnung in Frage gestellt wird. Sieht man schon letzten Endes daran, wo das Wort etymologisch herkommt. Also das Wort Tabu kommt aus Polynesien, wo es halt von den polynesischen Ureinwohnern benutzt worden ist. Und das waren eben Bereiche des Lebens, die diese polynesischen Ureinwohner gemieden haben. Das konnten zum Beispiel bestimmte Orte sein, an die man nicht gehen durfte. Das konnten bestimmte Speisen sein, die man nicht essen durfte. Und das waren alles Dinge, die in der Vorstellungswelt der Polynesier gegen eine bestehende, herrschende Ordnung verstoßen haben. So. Und jetzt ist eine meiner Kernthesen, dass die Idee von außerirdischen Besuchern ganz massiv unsere kulturelle und soziale Ordnung in Frage stellt. Um das vielleicht auch nochmal von vorne aufzurollen, ich fange erstmal an mit einer anthropologischen Annahme, also mit einer Annahme über den Menschen. Es gab im vorigen Jahrhundert einen bekannten Anthropologen namens Arnold Gehlen, der hat sich gefragt, was ist eigentlich der Mensch oder was unterscheidet vor allen Dingen den Menschen vom Tier? Und Gehlen guckt sich erstmal an, wie Tiere funktionieren und stellt fest, aha, die haben alle angeborene Instinkte, angeborene Reizreaktionsschemata, das heißt, die reagieren immer durch ein genetisches Programm auf ihre Umwelt. So, und genau diese instinktive Programmierung fehlt letzten Endes dem Menschen und deshalb bezeichnet Arnold Gehlen den Menschen als Mängelwesen, als weltoffenes Wesen, als Wesen, was nicht fest programmiert ist. Natürlich haben auch Menschen noch rudimentäre Instinkte, klar, aber ein Großteil der Tieren angeborenen Instinkte, den hat der Mensch erstmal nicht. Und deshalb ist der Mensch gezwungen, und das ist letzten Endes ein entscheidendes Wesensmerkmal des Menschen, sich seine eigene Ordnung zu schaffen. Und diese eigene Ordnung kann man ganz einfach als Kultur bezeichnen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, in der Geschichte und heutzutage auf der Welt, wie Kulturen aussehen können, dann können die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, weil letzten Endes eine kulturelle Ordnung sich nicht begründen und nicht legitimieren lässt. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei uns in den westlichen Gesellschaften als zentrales Funktionsmodell die lohnabhängige Erwerbsarbeit haben, dann erscheint uns das als etwas vollkommen Selbstverständliches, vollkommen Natürliches, was aber auch vollkommen anders sein könnte. Oder vielleicht ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag, wenn man zum Beispiel über Pflastersteine geht, ja, dann haben manche Menschen die Angewohnheit, immer nur mitten auf die Pflastersteine draufzutreten und nicht auf die Grenzen dazwischen. Liegt letzten Endes daran, dass der Mensch gezwungen ist, sich Ordnungen zu schaffen, wo ihm die Natur nichts vorgibt. Ich kann diesen Weg auf hunderttausende Art und Weisen lang gehen und das ist letzten Endes ein Riesenproblem, weil ich letzten Endes nach Ordnung süchtig bin. Ich brauche als Mensch irgendwelche Ordnungsschemata und deshalb gehe ich dann vielleicht die Pflastersteine in einem bestimmten Muster ab. So viel zur Theorie. Jetzt kommen auf einmal Außerirdische und da kann man ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass die eine vollkommen andere Ordnung haben als wir. Und damit wird diese Beliebigkeit der kulturellen Ordnung, wie wir sie hier auf der Erde haben, die wird im Angesicht außerirdischer Besucher grundlegend in Frage gestellt. Das heißt, in dem Moment, wo E.T. mit seinem Raumschiff auf dem Rasen des Weißen Hauses landet, da verliert automatisch das neueste iPhone schon ein bisschen an Attraktivität, weil natürlich die ganzen Sinn- und Zielsetzungen des Menschendaseins auf einmal in Frage gestellt werden. Warum muss ich überhaupt jetzt das neueste iPhone haben, wenn E.T. eine viel höhere und überlegene Technologie hat? Das finde ich war eines der ein sehr interessanter Teil deines Buches, nämlich der Hinweis darauf, dass ja jede soziale und kulturelle Ordnung, die wir uns schaffen, würde man sagen, zu einem guten Teil auch beliebig ist. Ja, man könnte Dinge so machen, aber man macht sie eben so. Ne? Man verwendet halt Weihnachtsbäume, die stellt man sich am 24. Genau. Man könnte auch völlig an. Ja? Und dass in der Tat, wenn jetzt also eine Kultur, die jetzt in einem anderen Teil dieser Galaxis jetzt hypothetisch sich entwickelt hätte, in einer Umgebung, die nur entfernt mit der auf der Erde vergleichbar ist, dann muss man davon ausgehen, dass deren Sozialordnung enorm verschieden ist von unserer. Und du sagst also, allein schon die Konfrontation mit dieser Möglichkeit ist für viele schon genug, um das Ganze ganz, ganz weit wegzuschieben. Ja, das ist richtig. Dazu kommt aber noch ein zweiter Aspekt, der ganz tief in unserer abendländischen Kultur verwurzelt ist. Denn fremde Kulturen haben unsere Identität ja immer schon in Frage gestellt und letzten Endes dadurch auch angegriffen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Entdeckung Amerikas, ja? Da hat man auf einmal festgestellt, da in Amerika, da leben ja irgendwelche, man hat sie dann Indianer genannt. Ist eine nicht zu unterschätzende Verunsicherung des abendländischen Selbstverständnisses, denn im 15. Jahrhundert ist man ja davon ausgegangen, dass die ganze Welt nur für die Existenz des jüdisch-christlichen Mitteleuropäers gemacht war und vor allen Dingen natürlich um die Herrschaftsstrukturen dann der Könige und so weiter durch diesen religiösen Überbau zu legitimieren. So, und jetzt gibt es dann natürlich eine Strategie, was die Europäer immer schon blendend beherrscht haben, war das Fremde dadurch quasi zu zähmen, indem man es beherrscht hat. Das heißt, man hat gnadenlos die amerikanischen Völker versklavt und ihnen unsere christliche Religion oktroyiert. das war immer schon ein Grundbestandteil des Umgangs mit fremden Kulturen durch die europäische Denktradition. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Jetzt kann man ja davon ausgehen, wenn man sich mal die Entwicklungsgeschichte unseres Universums anschaut, dass außerirdische Zivilisationen eine Entwicklungsstufe jenseits unserer Vorstellungskraft erreicht haben, wenn es sie denn gibt. Und die wird man eben durch diese altbewährte Strategie der Weltbeherrschung, die das europäische Denken prägt, nicht in den Griff bekommen. Und genau deshalb ist man dazu gezwungen, dem Außerirdischen einfach das Stigma der Lächerlichkeit anzuhaften und zu sagen, UFO, Spinner, hör mir auf, komm, geh weg. Wobei, um genau zu sein, wird er nicht den Außerirdischen an sich dieser Stigma angehaftet, sondern Außerirdischen, die die Frechheit besitzen, uns hier zu besuchen. Die können ja gern irgendwo sein und du schreibst dann ja auch, wenn wir sie entdecken, also durch Exoplanetensuche und vielleicht, ja, wie auch immer man sie dann nachweisen könnte einmal in der Zukunft, dann wäre das ja auch okay. Ja, aber wenn die uns zuerst entdecken, dann das geht nicht. Wir müssen sie entdecken. Genau, das ist ganz typisch für den Umgang der Medien mit dem ganzen Thema. In dem Moment, wo jetzt irgendwo in Amerika oder in der australischen Wüste ein Teleskopkomplex eröffnet wird, der auch in der Lage ist, Exoplaneten zu erspähen oder nach außerirdischen Signalen Ausschau zu halten, da wird dann aus der Ebene des Eroberers darüber berichtet. Und ich glaube, eine Spiegelüberschrift hieß, mit Superteleskopen wollen Astronomen nach Aliens fahnden. Ja, das entspricht schön unserer abendländischen Vorstellung des Weltbeherrschers. Das ist erlaubt, das ist legitim. Aber in dem Moment, wo man zum Opfer außerirdischer Attacken wird, also gut, das ist jetzt der Extremfall, da würde ich jetzt persönlich überhaupt gar nicht von ausgehen, das wäre nämlich schon längst passiert. Aber lässt sich auch sehr schön zeigen in der Science-Fiction-Geschichte. Wir hatten im 19. Jahrhundert den Jules Verne, der hat geschrieben Von der Erde zum Mond. Das war noch geschrieben aus der Perspektive, inspiriert von kolonialem Eroberungsdrang. So, und dann kam um die Jahrhundertwende, hat Orson Welles seinen Roman Krieg der Welten veröffentlicht, wo auf einmal Marsmenschen die Erde angreifen. Und in dem Moment, wo es zu dieser Perspektivumkehr kommt, in dem Moment herrscht dem Außerirdischen zwangsläufig in der öffentlichen Wahrnehmung etwas Lächerliches an, weil man sich eben mit diesem Gedanken technologisch überlegene Außerirdische nicht so sehr anfreunden mag. Du hast jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen ein bisschen. Medien, Stichwort. Da passieren ja auch sehr garstige Dinge oft. Ich habe auch einmal eine Sendung gemacht, ich glaube, Außerirdische und höhere Intelligenz oder irgend sowas in der Richtung. Nein, plötzlich. Das ist auch egal. Jedenfalls der Umgang der Medien mit diesem Thema ist immer wieder schwierig und mit großer Polemik gekennzeichnet. Warum glaubst du, ist das so? Ist das jetzt einfach nur, weil das eben so, ja, warum ist das so? Warum gehen die Medien denn eigentlich damit so um, wo ja eigentlich sehr viel Interesse dafür besteht? Also ich meine, sehr viele Menschen würden sich ja dafür interessieren. Mhm. Und regelmäßig ist es ja eigentlich so, wenn also ein größeres Network, zum Beispiel Larry King hat da letztens, vor Jahren jetzt schon, ne? Mhm. Der hat da ein paar Sendungen drüber gemacht, Interviews gemacht, die fand ich extrem gut und hatte riesen Einschaltquoten. Ja. Dennoch ist das, und eigentlich geht es Medien ja um Einschaltquoten. Ja. Aber bei diesem Thema dann, und gerade Sendungen, die dieses Thema diskutieren und nicht mit der üblichen Lächerlichkeit überziehen, erzielen oft die größten Einschaltquoten. Okay, dann gibt es eine Reihe erboster Bürger, die anrufen, wie kann man das nur behaupten? Ja, da gab es ja 1990 oder 94 auch diesen prominenten Fall in der ARD im deutschen ersten Fernsehen, wo zur besten Sendezeit auf einmal über UFOs diskutiert wurde, hat dann einen riesen Aufschrei unter deutschen Wissenschaftsjournalisten gegeben, wie man sich dann ernsthaft mit so einem Thema beschäftigen könnte. Ja, genau. Journalismus und höhere Intelligenz hieß die Sendung damals, die ich gemacht habe, zu diesem Thema Journalismus und der Interpretation des UFO-Phänomens in Richtung außerirdisches Leben. Aber genau, es gibt also dann natürlich auch immer wieder einen Aufschrei, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, der Mann von der Straße, dem fasziniert dieses Thema und es gäbe ja genügend Material. Ja, also das ist sicherlich so, wie du sagst, dass das Thema durchaus eine gewisse Quotentauglichkeit hat. Ja, aber andererseits steckt natürlich erstmal dahinter, was ich eben versucht hatte auszuführen, dass es sich eben um ein klassisches Tabuthema handelt, weil man eben sich mit technologisch überlegenen Außerirdischen, weil man sich noch nicht mal mit dieser Idee überhaupt beschäftigen mag. Letzten Endes hat es aber auch ganz praktische Gründe, die letzten Endes im journalistischen System liegen, denn der Journalist, ja, der ist ja erstmal Laie, und wenn ich jetzt als Laie mit dem Thema konfrontiert werde, ja gut, dann bin ich entweder Freak und halte UFOs und vielleicht auch Außerirdische für plausible Gedanken, aber im Zweifelsfall werde ich erstmal unterstellen, dass andere davon ausgehen und vor allen Dingen meine Journalistenkollegen davon ausgehen, dass das ganze Thema lächerlich ist. Das heißt, ich werde jetzt nicht zur Grundlage meines journalistischen Handelns machen, was ich selber von UFOs glaube, über UFOs denke oder über Außerirdische, sondern ich werde mich daran orientieren, was ich denn glaube, was meine Kollegen darüber denken. Und in dem Moment bin ich ja schon mitten in dieser Tabuspirale drin. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich als Journalist ja auch gar nicht die Zeit habe, mich mit der einschlägigen Literatur zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Journalist von meinem Chefredakteur gesagt bekomme, schreiben Sie doch mal einen Artikel zur Kometa-Studie, wenn die gerade erschienen ist. Ja, wahrscheinlich wird das gar nicht passieren, wenn man es lieber totschweigt, aber sagen wir mal, eine Zeitung ist so mutig, darüber zu berichten. Naja, gut, da habe ich ja gar nicht die Zeit, mich so tief in die Problematik überhaupt reinzudenken. Das heißt, ich kann da irgendwie nur ein, zwei Seiten der Zusammenfassung lesen, bin dann auch letzten Endes nicht davon überzeugt, dass das Hand und Fuß hat, was da steht, und mit einem ironischen Kommentar bin ich da immer auf der sicheren Seite. Das heißt, ich mache mir das Leben einfach in meiner Berufsrolle als Journalist einfacher, wenn ich quasi dieses Schema der Lächerlichkeit einfach reproduziere. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass UFOs in der Wissenschaft kaum Karrieremöglichkeiten bieten. Es gibt nichts an Finanzierung, du hast das eh schon angesprochen, und durch die mediale Darstellung würde man sogar eigentlich seinen eigenen Ruf riskieren, und der ist in der Wissenschaft sehr wichtig, wenn man das jetzt ernsthaft anginge. Ja, also es gibt einen französischen Soziologen, oder vielmehr, es gab einen, der ist leider inzwischen verstorben, Pierre Bourdieu. Der hat sich einfach mal aus soziologischer Frage, Perspektive die Frage gestellt, wie funktioniert eigentlich dieser Wissenschaftsbetrieb? Und ja, sein Modell ist, dass letzten Endes es da jetzt nicht irgendwie um hehre ideale Ziele geht, irgendwie an Wahrheit oder wissenschaftlich korrekte Aussagen heranzukommen, sondern er beschreibt Wissenschaft als Markt, als Marktgeschehen, wo es darum geht, möglichst viel, wie er es nennt, symbolisches Kapital zu akkumulieren, also anzuhäufen. Also letzten Endes, um es vereinfacht auszudrücken, geht es jedem Wissenschaftler darum, durch seine Kollegen anerkannt zu werden. Und je mehr symbolisches Kapital ich habe, desto anerkannter bin ich. Symbolisches Kapital klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, lässt sich aber ganz einfach messen. Beispielsweise durch die Anzahl von Veröffentlichungen, die ich in renommierten Zeitschriften erreiche, durch Gutachtertätigkeiten, durch Verwaltungstätigkeiten und so weiter. Also all das macht meinen Wert als Wissenschaftler aus, und jeder Wissenschaftler ist bemüht, dieses symbolische Kapital anzuhäufen. Und in dem Moment, wo jetzt jemand hingeht, aus welchen Gründen auch immer, und sich anfängt sich mit sogenannten UFOs zu beschäftigen, ja gut, da muss man nicht besonders kein Prophet sein. In dem Moment häuft man kein symbolisches Kapital an, sondern man verspielt symbolisches Kapital. Und das kann jeder vorhersehen. Normalerweise, also Bourdieu sagt, jeder Wissenschaftler, der schlau ist, ja, der geht taktisch vor, der steckt jetzt vielleicht gar nicht so viel Energie in seine Forschungstätigkeit, sondern der sucht ganz geschickt nach Bereichen, wo er die gerade irgendwie Mode sind und wo er letzten Endes auf einer Welle mitschwimmen kann, um sein symbolisches Kapital zu vermehren. Und jemand, der in so einem System sich auf einmal mit UFOs beschäftigt, ja, der begeht ja letzten Endes Selbstmord, was seinen akademischen Ruf angeht. Absolut. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du eigentlich, dass es bei der Tabuisierung dieses gesamten Phänomens in allen möglichen Bereichen, das sind dann natürlich so Kettenreaktionen, hängt ja alles zusammen, eigentlich darum geht, die vorherrschende Ordnung nicht zu hinterfragen, ja schon gar nicht hinterfragbar zu machen, und somit eigentlich um Machterhalt. Ja, jetzt gehst du in den ganz abstrakten Theoriebereich rein, das letzten Endes auch ein Grundansatz von diesem französischen Soziologen Pierre Bourdieu, dass der sagt, dass letzten Endes Macht auch immer auf Wissen und auf Weltmodellen beruht. Und in dem Moment, wo jetzt jemand ankommt und sagt, ja hier, übrigens, die Erde wird möglicherweise von Außerirdischen besucht, da wird ja das bestehende Machtgefüge, nicht nur im Wissenschaftsbetrieb, sondern auch letzten Endes in der Politik, torpediert. Also die Aussage, UFOs könnten außerirdische Raumschiffe sein, ist letzten Endes eine politische Aussage, die die bestehenden Machtverhältnisse in Frage stellt, weil Macht auch immer auf Wissenssystemen beruht. Und in dem Moment, wo ich an den Grundfesten dieser Wissenssysteme rüttel, stelle ich natürlich immer die herrschende Ordnung in Frage. Und das Spannende daran ist, es gibt ja viele parawissenschaftliche Behauptungen. Ja, das müssen ja jetzt nicht irgendwie Außerirdische sein, sondern das können auch telepathische Fähigkeiten sein, Geistererscheinungen, alles Mögliche. Aber das Spannende an dieser außerirdischen Hypothese ist, dass ja außerirdisches Leben ein absolut akzeptiertes wissenschaftliches Konzept ist, solange man die Außerirdischen in eine möglichst große Distanz, also in andere Sternensysteme verbannt. Aus denen dürfen die wegen mir noch laut SETI-Hypothesen mit uns kommunizieren, aber sobald die hier auf der Erde auftauchen, kriegt man natürlich ein Problem. Und das macht dann gerade für mich als Soziologen das Thema Außerirdische so spannend, dass es sich eben um letzten Endes im Wissenschaftsbetrieb um eine etablierte Idee handelt. Und mit der kann man natürlich die herrschende Ordnung unserer Gesellschaft fundamental in Frage stellen. Und wenn man sich dann die Faktizität des Hessdahlens-Phänomens und vergleichbarer Phänomene anguckt, dann sieht man, wie viel Sprengstoff eigentlich in diesem Thema steckt. Du siehst dich ja als Konstruktivist. Richtig, jetzt kommst du mit erkenntnistheoretischen Fachbegriffen. Also, und eine Ableitung davon ist ja, dass die Theorie das Beobachtbare begrenzt, wenn ich das richtig verstehe. Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich, also ich greife ja zwei Erkenntnisse, erkenntnistheoretische Strömungen auf, einmal den Konstruktivismus und einmal den kritischen Rationalismus. Die haben beide, teilen einige Grundannahmen. Kritischer Rationalismus hört sich jetzt vielleicht erstmal für jemanden, der mit dem Wissenschaftsbetrieb nicht so vertraut ist, nach einem ziemlich konservativen Begriff an, der irgendwie, klingt vielleicht schon so ähnlich wie Skeptiker. Aber da muss ich ganz klar widersprechen. Der kritische Rationalismus ist eine erkenntnistheoretische Strömung aus dem 20. Jahrhundert. Und diese ist geradezu prädestiniert für revolutionäres Denken. Weil der kritische Rationalismus sagt, man kann eigentlich beliebige Theorien sich ausdenken. Die können noch so verrückt sein, sie müssen nur überprüfbar sein. Und dann kann man versuchen, diese Theorien durch Beobachtungen zu widerlegen. Und diese Priorität der Hypothesen vor den Beobachtungen, die macht letzten Endes den kritischen Rationalismus zu einem Werkzeug für revolutionäres Denken. Jetzt wird aber genau an diesem Ansatz sehr oft Kritik geübt. Und die Kritik lautet, wenn die Theorie das begrenzt, was ich beobachten kann, darf, sagen vielleicht manche, dann habe ich das Problem, dass ich eine Vielzahl von Phänomenen, die zwar nicht unbedingt reproduzierbar sind und in dem Sinne jetzt wirklich im Labor untersucht werden können, aber dennoch hartnäckig immer wieder auftreten, dass ich die überhaupt nicht behandeln kann. Ja, also du meinst wahrscheinlich jetzt nicht streng genommen die Theorie, sondern du meinst die Überprüfbarkeit. In der Theorie bin ich ja frei. Nein, ich meine die Theorie eigentlich. Ich kann mir ja noch so verrückte Theorien ausdenken. Die Theorie. Ich kann zum Beispiel sagen, dass hier in meinem Zimmer gerade drei Außerirdische stehen. Die kann ich jetzt gerade nicht sehen, weil die machen sich unsichtbar. Aber ich kann ja alle möglichen Theorien aufstellen. So, wo ich dann letzten Endes zu Einschränkungen komme in Bezug auf das, was ich wissenschaftlich behandeln kann, ist das Kriterium der Überprüfbarkeit. Also ich muss die Theorien natürlich so formulieren, dass ich letzten Endes auch überprüfen kann, ob sie zutreffen oder nicht. Und wenn da jetzt jemand sagt, ach übrigens, ich bin gestern von Außerirdischen entführt worden. Naja gut, das ist natürlich erstmal ein starker Claim, aber letzten Endes nicht überprüfbar. Und das ist wahrscheinlich das, wo du gerade drauf ansprichst. Ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ja ein Problem dieser Herangehensweise ist, dass viele Dinge, zum Beispiel jetzt die oft behauptete Fähigkeit vieler Menschen, Apporte durchzuführen. Das heißt, Dinge irgendwie aus der Luft herzuholen, entstehen zu lassen. Ja, klingt völlig wahnsinnig. Vor allem, weil sich es ja in unserem vierdimensionalen Weltbild innerhalb der Raumzeit überhaupt nicht erklären lässt, wie sowas überhaupt möglich sein soll. Ja. Und eine Folge daraus eben ist, dass das einfach komplett ausgeblendet wird. Siehst du das als Problem oder bist du der Meinung, dass diese Dinge sowieso nur erfunden sind und daher ist das okay, wenn die auch ausgeblendet werden? Oder weißt du, was ich meine? Es gibt dann einfach. Ehrlich gesagt bin ich. Mir schießen gerade tausend Gedanken dazu durch den Kopf, aber letzten Endes reden wir doch über Überprüfbarkeit. Also letzten Endes, formulierst du doch gerade selber eine Hypothese. Du sagst nämlich, Apporte sind möglich. Das heißt, man kann durch gedankliche Einbildungskraft Dinge materialisieren. Das behaupten zumindest sehr viele hartnäckigst. Ja, genau. Das ist vollkommen im Einklang mit dem kritischen Rationalismus, solange man es überprüfen kann. Solange ich sagen kann, okay, ich besuche dich jetzt, ich stelle eine Videokamera daneben und du materialisierst mir jetzt hier mal keine Ahnung, ein Bleistift. So. Ja. Und in dem Moment, wo ich das dann dokumentiere, vielleicht mache ich nicht nur ein Foto, sondern ich mache gleichzeitig noch elektromagnetische Messungen, mache noch ein Radarbild von dem Bleistift und so weiter. In dem Moment ist das alles überprüfbar und vollkommen im Einklang mit kritischem Rationalismus. Ich glaube, es scheitert ja dann in solchen Fällen daran, dass solche Wahrnehmungen, nenne ich es mal, immer nur dann auftreten, wenn gerade niemand daneben steht, der das mit wissenschaftlichen Instrumenten auch überprüfen kann, diese Behauptung. Gibt es aber Behauptungen, dass zum Beispiel die Fähigkeiten eines Uri Geller schon an 12 verschiedenen Instituten nachgewiesen wurden und dass dort Filme über angebliche Apportphänomene, also angeblich Filme über Apportphänomene im Giftschrank stehen. Was sagst du zu so einer Aussage? Hältst du das für Blödsinn? Oder? Ja gut, da gucke ich jetzt erstmal wieder als Soziologe drauf und sage in dem Moment, ich versuche jetzt nochmal mit eigenen Worten wiederzugeben, was du sagst. Also irgendwo in irgendeinem Institut ist ein Film im Schrank, der zeigt, wie Uri Geller irgendwas materialisiert. Genau, ja. Das ist jetzt die Behauptung. In dem Moment würde ich sagen, in dem Moment, wo Personen davon wissen, die Mitglied im Wissenschaftsbetrieb sind, haben sie ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse daran, diesen Film zum Vorschein zu bringen. Weil in dem Moment, wo ich so einen Film habe, habe ich ja ein unglaubliches Kapital in der Hand. Und genau deshalb stelle ich letzten Endes die Existenz eines solchen Filmes in Frage, weil ich glaube, dass im wissenschaftlichen Wettbewerb, wenn ich Beobachtungen mache, die eindeutig belegt sind, wegen mir nicht nur gefilmt, sondern ich habe da gleichzeitig noch eine Röntgenaufnahme von, eine Radaraufnahme, einen Geigerzähler laufen und was weiß ich, wie der Geller da was materialisiert. In dem Moment, wo ich das gemessen und fotografiert habe, da habe ich ja wissenschaftlichen Weltruhm, wenn ich das irgendwie zum Vorschein bringen könnte. Und genau deshalb glaube ich nicht, dass das irgendwo im Giftschrank liegen würde. Ich glaube einfach, dass es das nicht gibt. Okay. Keine Ahnung, ja, vielleicht, aber wäre es nicht auch möglich, das andersherum zu sehen, nämlich wenn jemand tatsächlich unter Laborbedingungen nachweist, dass wer auch immer es schafft, keine Ahnung, einen winzigen Gegenstand, was auch immer, ein winziges Stück Materie aus dem Nichts zum Vorschein zu bringen, oder von mir ist eine Armbanduhr, es ist eigentlich völlig egal, ja, also ja. So bei, und diesen Film zeigt, würde er nicht einen Sturm der Entrüstung auslösen, würden nicht alle seine Kollegen behaupten, dass er verrückt geworden ist und diesen Film gefälscht hat, um sich wichtig zu machen? Ja, genau, da sind wir, glaube ich, beim Kern des Problems. Letzten Endes reden wir hier über, wie vorm Gericht, über die Beweiskraft von Messungen. In dem Moment, wo ich nur einen Film habe, kann ich natürlich sagen, der ist gefälscht. Ja, okay. In dem Moment, wo ich aber, also vielleicht ein Gegenbeispiel ist, vielleicht kennst du den Mirin Dajo. Dieser Schweizer, der sich hat durchstechen lassen Gegenständen, mit 300 Gegenständen, glaube ich, im Laufe seines Lebens. Und da gibt es auch Röntgenaufnahmen von. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel, denn da ist ja die Beweislage so umfassend, dass man sagen muss, okay, der hat sich tatsächlich durchstechen lassen. Ja, aber Moment, du hast doch gerade gesagt, dass jemand, der das nachweisen würde, wissenschaftlichen Ruhm ernten würde. Wo hat jemals jemand wissenschaftlichen Ruhm dafür geerntet, dass er diese Röntgenaufnahmen von diesem Schweizer Mirin Dajo, glaube ich, heißt er, gezeigt. Dajo, ja. Also, ist ja nicht so. Und da sind wir nämlich, glaube ich, beim Problem, nämlich die Theorie begrenzt das, was wir beobachten können und man könnte vielleicht jetzt mutmaßen dürfen. Und wenn jemand beobachtet, wie jemand sich mit einem Dolch durchsticht, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich passiert ist, aber offenbar existieren dafür objektivierbare Beweise, ja, dann das ist ein Problem und eigentlich nichts ist passiert, obwohl in dem Fall, wie du jetzt selbst sagst, Beweise, die auch objektivierbar sind, vorherrschen, existieren. Ja, also in dem Fall würde ich dir zustimmen, aber da ist wieder die Frage, was ist denn die Theorie? Ich meine, dass ja, Menschen unverwundbar da gibt's noch sind. Keine. Wenn das die Theorie wäre, würde ich mich auch mit Dolchen durchstechen. Da ich der Theorie aber nicht glaube, lasse ich das lieber sein. Ja, also ich meine, was wäre, das ist ja gerade das Problem. Der Mensch lässt sich durchstechen, aber man hat keine Theorie, die das erklären kann. Ja, aber wenn jetzt das wirklich passiert ist und man das jetzt wirklich untersuchen will, das wäre doch eine Motivation, eine Theorie zu entwickeln. Aber es passiert eben nicht. Absolut, ja, nö, das mangelt an Fantasie. Ja gut, die Sache ist, ich glaube, wir reden jetzt über das Stichwort Reproduzierbarkeit. Natürlich könnte sich jetzt irgendein Mediziner, die eine Theorie ausdenken, wieso Menschen unter bestimmten Umständen und vielleicht mit bestimmten geistigen Fähigkeiten sich gegen Dolche durch Stiche immunisieren können. Das Problem ist, man kann es natürlich nicht überprüfen, weil in dem Moment, es steht und fällt eben mit Mirin Dayo, der ja übrigens letzten Endes auch an seinen Experimenten zum Schluss dann doch selber gestorben ist. Das ist richtig. Also ja. Sprich, die Theorie Mirin Dayo ist unverwundbar, wurde letzten Endes durch seinen Tod dann doch letzten Endes widerlegt, wenn man jetzt einfach sich das als kritischer Rationalist anschaut. Ja, ich glaube nicht, dass diese Theorie geherrscht hat, dass er unverwundbar ist, aber zumindest hat er schwerste Verwundungen einmal überlebt. Und genau. Selbst die sind ja... Ja, aber eben jetzt, um wieder auf diese hypothetischen Beweise von Apportphänomenen, wie gesagt, hypothetisch deshalb, weil ich weiß es nicht, ob das jetzt existiert. Ich habe sie selber nicht gesehen, diese Beweise, aber wenn die existieren würden, ich bin mir nicht so sicher, ob das dann so einfach wäre, dass man damit einfach an die Öffentlichkeit gehen könnte, gerade als renommierter Wissenschaftler und gerade wenn man das Ganze noch belegen kann mit was auch immer für begleiteten Messungen. Ich glaube, das ist eine relativ heikle Angelegenheit und es wäre wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Was will denn Wissenschaft? Wissenschaft möchte doch allgemeine Aussagen über die Welt treffen, in der wir leben, und zwar über Gesetzmäßigkeiten. Letzten Endes geht es ja um Gesetzmäßigkeiten, ansonsten macht Wissenschaft keinen Sinn. Wenn ich sage, alles, was auf der Welt passiert, ist Zufall und könnte auch anders passieren, dann bräuchten wir keine Wissenschaft, sondern wir versuchen zu sagen, immer wenn ich, was weiß ich, einen Gegenstand fallen lasse, fällt er nach unten, nicht nach oben. Also Gesetz Schwerkraft. So, ein ganz einfaches Beispiel. So, und wenn ich jetzt Einzelfälle habe, wo auf einmal der Apfel nicht nach unten fällt, sondern nach oben, oder wo sich jemand durchstechen lässt und irgendwie kein Blut fließt, in dem Moment kann ich ja eben nicht auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten schließen. Das heißt, wissenschaftliche Experimente brauchen ja immer eine Reproduzierbarkeit. In dem Moment, wo ich nicht reproduzieren kann, habe ich wegen mir einen interessanten Einzelfall, aber ich habe kein Gesetz. Ja, das Problem ist eben, dass diese Dinge sich immer nur personengebunden reproduzieren lassen und selbst da dann nicht immer. Also da gebe ich dir völlig recht. Es ist sehr schwierig, die Hand zu haben, weil es gibt immer nur ein paar Ausnahmeerscheinungen, die das, ich sage jetzt mal, angeblich können. Und ja, immer können sie es dann eben auch nicht. Und wenn jetzt ein Wissenschaftler das versucht im Labor zu reproduzieren, dann wird er scheitern. Also im Falle von Mirin Dayo würde ich also davon abraten, sich mit dem Dolch zu durchstechen. So nach dem Motto, der kann es ja auch, also müsste ich es auch können. Also, schwierige Sache. Jetzt, Vielleicht darf ich noch einen kleinen Einschub machen zu der Frage, du hattest ja gerade auch etwas kritisch hinterfragt, ob man denn jetzt wirklich immer erstmal mit einer Theorie anfangen sollte, die dann letzten Endes doch das eigene oder das bestehende Weltbild wieder bestätigt. Also, zum einen erstmal, dazu ist ja eben im kritischen Rationalismus keiner gezwungen, sondern ich kann mir die verrücktesten Theorien ausdenken und ich kann mir auch eine Theorie ausdenken, dass die Erde von Außerirdischen besucht wird. Also man ist ja nicht gezwungen, das ist ja das Schöne am kritischen Rationalismus, bestehende Theorien immer wieder zu überprüfen bis zum Gehtnichtmehr, sondern man kann sich jederzeit fantasievolle neue Theorien ausdenken. Und das Problem an Beobachten ist, ja, also einige Wissenschaftler stellen sich ja hin und sagen, ja, fangen wir doch mal mit einer Beobachtung an. Das Problem an einer solchen Beobachtung ist, dass eine Beobachtung ja immer schon implizit eine Theorie voraussetzt, weil wir nämlich alle schon Hypothesen über unsere Welt im Kopf haben. Selbst wenn ich sowas ganz Einfaches sage, wie ich gucke aus dem Fenster und sage, der Himmel ist blau, da setze ich ja schon was voraus, was ich über die Welt gelernt habe, nämlich eine Theorie der Farben, über die Farbe blau und über andere Farben. Und genau deshalb ist es nicht möglich, mit einer Beobachtung anzufangen, sondern man hat immer schon Theorien im Kopf und kann die nur durch Beobachtungen bestätigen oder widerlegen. Was anderes ist nicht möglich. Und gerade in der Ufologie ist das ein ganz entscheidender Punkt. Weil es wird ja immer sehr, sehr viel über UFOs diskutiert, wissen wir beide sehr gut. Aber letzten Endes diskutiert man die ganze Zeit nur über die Vorannahme, ob jetzt außerirdische Raumschiffe für möglich gehalten werden oder nicht. In dem Moment, wo ich sage, dieses Objekt ist ein Wetterballon, das ist keine reine Beobachtung. In dem Moment, wo ich glaube, ich würde eine reine Beobachtung machen, wenn ich sage, das ist ein Wetterballon, gebe ich mich einer Illusion hin, denn das setzt bereits eine Theorie voraus über Dinge, die am Himmel gesehen werden können. So, und da sind wir beim ganz entscheidenden Punkt. Es wird so viel über UFOs diskutiert, aber letzten Endes ist Kern aller Diskussionen immer die Frage, ob außerirdische Raumschiffe für möglich gehalten werden oder nicht. Und deshalb halte ich auch den Begriff UFO, zumindest wenn wir jetzt in der soziologischen Diskussion sind, für fragwürdig. Weil diesen ganzen Diskurs über UFOs gäbe es überhaupt nicht, wenn es nicht diese eine kleine Deutung, UFOs sind außerirdische Raumschiffe, geben würde. Moment, aber genau diese Deutung, auf die bestehst du ja jetzt in deiner Hypothese. Du sagst... Ja, ich dachte, da sollten wir mal alle, damit meine ich vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit und die Leitmedien, drüber diskutieren. Ich kann ja auch nicht sagen, ob die Hypothese jetzt zutrifft oder nicht. Ich kann nur sagen, dass sie im Einklang mit unserem Bild von der Welt ist, weil es gibt so gewisse Gesetzmäßigkeiten in der Evolution. Letzten Endes hast du es ja eben schon gesagt, es gibt das Fermi-Paradox, ja, wo sind sie denn? Und dementsprechend dann die Frage, wirken Außerirdischer vielleicht hinter dem sogenannten UFO-Phänomen? Letzten Endes sollten wir uns mit dieser außerirdischen Hypothese beschäftigen, weil dann haben wir auch gleichzeitig den gesellschaftlichen Diskurs über diese Tabuthese. Ja, warum haben wir denn so ein großes Problem, mit dieser Idee von außerirdischen Besuchern umzugehen? Nämlich, weil wir als Menschen ein absolut überhöhtes Selbstbild haben. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und du beweist in deinem, oder du legst ja schön dar in deinem Buch, dass es ein Tabuthema ist, das Thema Außerirdische, stellst aber auch meiner Meinung nach sehr richtig fest, dass der Beweis, dass es ein Tabu ist, noch lange nicht beweist, dass die Außerirdischen, die ETH, die extraterrestrische Hypothese, zutrifft. Genau, das ist der berühmte Zirkelschluss, das macht die Tabuthese ja so verführerisch. Da muss man natürlich aufpassen. Ich kann natürlich auch sagen, die Erde ruht auf dem Rücken einer gigantischen Schildkröte. Und aus der Tatsache, dass ich aufgrund dieser Behauptung als Spinner abgestempelt werde, schließe ich, dass die Schildkröte tabuisiert wird. Das heißt, man kann schon aus dem gesamten Diskurs heraus schließen, dass Außerirdische ein typisches Tabuthema sind. Aber man kann daraus natürlich nicht schließen, dass die These auch zutrifft. Sondern man kann nur sagen, hört mal zu, liebe Wissenschaft, liebe Öffentlichkeit, liebe Medien, wir sollten alle mal diese These diskutieren. Wenn man jetzt die Perspektive, so wie du einnimmst, auf dieses ganze Phänomen und sagt, gut, ich behaupte jetzt die Hypothese, oder ich postuliere jetzt die Hypothese, es handelt sich dabei um außerirdische Besucher, dann gibt es ja da ein unglaublich breites Spektrum an Phänomenen, von dem wir hier eigentlich sprechen. Wir sprechen hier ja nicht nur von, jetzt ist nicht abwertend gemeint, tanzenden Lichtpunkten, wie sie in Hestalen oder zum Beispiel in Knittelfeld oder wo auch immer beobachtet werden, sondern wir sprechen ja auch von Menschen, die also behaupten, direkten Kontakt mit diesen Wesen zu haben. Jetzt aus einer naiven ersten Betrachtung heraus würde man ja sagen, na, das müsste dich ja brennend interessieren, denn das wäre ja vielleicht, das würde ja vielleicht weitere Hinweise geben oder könnte ja vielleicht zur Falsifizierung führen, weil, oder zur Widerlegung führen, weil du vielleicht nachweisen kannst, dass diese Dinge, die diese Menschen da sehen, eben keine Außerirdischen sind, sondern irgendwas völlig anderes. Wie stehst du jetzt zu diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Alien Abduction oder Entführungsphänomen? Klar, das ist natürlich erstmal eine mehrschichtige Frage. Also gucke ich jetzt als Naturwissenschaftler auf das Phänomen oder gucke ich als Soziologe oder Psychologe auf das Phänomen? Und erstmal als Naturwissenschaftler würde ich mich natürlich schwer tun mit der These von Abductions, weil ich eben da das Problem habe, das ist nur sehr, sehr schwer überprüfbar, sondern da würde ich viel lieber nach Hessdalen fahren, würde ein Radargerät aufstellen, würde einen Zeitrafferfilm machen und würde Messungen machen und hätte quasi was hinterher an Messungen und an Ergebnissen in der Hand. Und ja, letzten Endes geht es ja auch mir darum, jetzt ganz persönlich, den Wissenschaftsbetrieb zu torpedieren und in seinen Grundfesten anzugreifen. Und das mache ich natürlich lieber mit überprüfbaren Phänomenen wie dem Hessdalen-Phänomen. So, wenn wir jetzt, du nanntest gerade kurz das Beispiel Abductions, auf den Themenbereich Abductions kommen, mache ich mich natürlich sehr, sehr stark angreifbar als Wissenschaftler, der auf einmal auf ein Phänomen Bezug nimmt, was sich nur sehr, sehr schwer überprüfen lässt. Andererseits ist es natürlich so, dass es für einen Soziologen auch wiederum nicht uninteressant ist, sich damit zu beschäftigen, denn dieser ganze, ich nenne es mal in sehr vielen Anführungsstrichen, Mythos, Außerirdische, wird ja gerade in Form heutzutage dieser sogenannten Abduction-Stories erzählt. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil des populärkulturellen Diskurses über Außerirdische, sind ja heutzutage die Entführungen. Und ja, was dahinter steckt, ist natürlich die große Frage. Also da ist jetzt auch wieder so ein typisches Beispiel, dass dieses UFO-Phänomen immer sehr, sehr viele wissenschaftliche Disziplinen herausfordert. Ja, das ist Astronomie, Kosmologie, Soziologie, natürlich Physik. So, und jetzt kommen wir auf einmal in den psychologischen Bereich rein, wo ich wiederum nur als Laie zu Stellung nehmen kann und irgendwie das bewerten kann, was ich da zufälligerweise mal zu gelesen habe. Und ja, ich kann natürlich letzten Endes auch nur meine private Meinung dazu äußern. Also das ist mal wieder ganz typisch. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Menschen von Außerirdischen entführt werden. Mag sein. Mag ich persönlich auch für plausibel oder weniger plausibel halten. Es ist bloß immer die Frage des wissenschaftlichen Zugriffs. Also es gab beispielsweise an einer amerikanischen Universität auch einen Forschungsversuch dazu. Und zwar Stichwort luzides Träumen. Luzide Träume sind Träume, die man in der Übergangsphase von Schlaf- und Wachzustand hat. Und das ist ein Zustand, in dem man seinen eigenen Traum steuern kann. Und man hat bewusst Studenten ausgebildet, die es schon vorher gesagt hatten, ich habe die Fähigkeit zum luziden Träumen. Und hat bewusst gesagt, so, wir wollen, dass ihr luzid träumt und wir wollen, dass ihr euch vorstellt, von Außerirdischen besucht zu werden in euren luziden Träumen. Ja, und das ist mehr oder weniger allen gelungen. Also jeder, der luzid träumen kann, also diese Wachträume haben kann, der kann sich auch von Außerirdischen besuchen lassen. Und deshalb ist es natürlich klar, dass sich diese Story, Entführung durch Außerirdische, selber reproduziert. Weil in dem Moment, wo das Thema einmal in der Welt ist und Menschen Wachträume haben, werden sie auch immer wieder davon träumen, von Außerirdischen entführt oder entführt zu werden oder mit denen in Kontakt zu stehen. Und das heißt, wir haben es dann mit so einem typischen Thema zu tun, was sich auch ohne außerirdischen Input weiter verbreitet. Jetzt gibt es natürlich diese Hardcore-Cases. Ich glaube, der Betty und Barney Hill-Fall ist ein so ein klassischer Fall, wo dann natürlich weitere Faktoren ins Spiel kommen, wie Zeitverlust oder Augenzeugen, die irgendwelche Lichter gesehen haben. Travis Walton würde ich jetzt sogar noch stärker von diesen ganz ersten Fällen anführen. Aber genau, ja. Und das heißt, da gibt es dann vielleicht tatsächlich einen außerirdischen Input, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, wieso heutzutage 2 Millionen Amerikaner hochgerechnet behaupten, sie wären von Außerirdischen entführt worden. Also halte ich jetzt persönlich für totalen Quatsch, aber erklärt sich dann natürlich dadurch, dass in Form von Wachträumen diese Idee sich einfach immer weiter produziert. Ob es jetzt diese ersten Entführungen tatsächlich gegeben hat, ist schwierig. Da sind wir wieder bei dem, was wir eben diskutiert hatten, bei diesen Einzelfällen, die natürlich in dem Fall nicht reproduzierbar sind. Aber ich persönlich kann das natürlich weder ausschließen noch widerlegen. Ja, ich gebe dir da völlig recht. Also dieses Thema Entführungen etc., es ist sehr schwer abgrenzbar. Ich kann und will da jetzt auch gar nicht, weil ja, spannende Geschichte, sich sowas vorzustellen, ja, ausschließen, dass es jetzt vielleicht wirklich Nahbegegnungen geben könnte, vorausgesetzt, dass es sich beim UFO-Phänomen überhaupt um tatsächlich außerirdische Raumschiffe handeln sollte. Ja. Aber die Berichte, die Menschen dann geben, sind also zum Teil kohärent, zum Teil aber auch wieder, ich weiß nicht, absurd. Also und ich es ist dann für mich oft so, dass ich mir dann denke, wenn also diese Wesenheiten, die uns da besuchen, wirklich real sind und real existierende Außerirdische sind, von denen da berichtet wird, na dann gute Nacht. Weil also die spielen ja mit uns wie, das ist eigentlich kein sehr angenehmer Gedanke, wenn man sich manche dieser Berichte dann durchliest. Also da möchte ich eigentlich dann fast eher glauben, dass das alles nur luzides Träumen ist. Ja, andererseits wohnt dem Schauerlichen ja auch immer ein gewisser Reiz inne, weshalb ich persönlich auch überhaupt gar nichts dagegen habe, bei einem Glas Rotwein über außerirdische Entführungen zu spekulieren. Bloß im Rahmen meiner Argumentation ist das ganze Thema natürlich so ein bisschen schwierig, weil ich mich in dem Moment, wo ich zu stark darauf eingehe, sehr leicht angreifbar mache. Und deshalb streife ich auch in meinem Buch das Thema bewusst nur ganz am Rande. Weil letzten Endes haben wir es mit einem Phänomen zu tun, was empirisch nur sehr, sehr schwer überprüfbar ist. Wir kommen ans Ende unserer Sendung. Also wir haben noch so circa 10 Minuten. Ja. Und du schreibst in deinem Buch auch, also zum einen, dass du also die extraterrestrische Hypothese im Prinzip für die wahrscheinlichste Ursache hältst, nehme ich an. Wörtlich schreibe ich das da nicht rein. Aber das interpretiere ich jetzt. Man versucht ja immer, sich nicht angreifbar zu machen. Ja, aber ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass die Erde von Außerirdischen besucht wird. Ich weiß allerdings, dass ich sehr stark aufpassen muss, in welchem Kontext ich diese Hypothese äußere. Ja, also in diesem Kontext hier ist es durchaus möglich, diese Hypothese zu äußern. Du schreibst dem aber auch, und jetzt kommen wir, die Populärkultur hat ja sehr viele Blüten getrieben in den letzten, vor allem seit den 90ern, würde ich einmal sagen. Ja, eigentlich schon in den 50ern, das fing ja mit den Kontaktplan an. Ja, aber mit dem Internet ging es dann so richtig los. Genau, richtig. Wo dann letzten Endes dieses ganze UFO-Thema zu einem modernen Mythos mehr oder weniger transformiert wird. Ja, und natürlich ranken sich darum zahllose Verschwörungstheorien. Ja. Und eine dieser Verschwörungstheorien ist natürlich, dass es einen Cover-Up gibt. Das heißt, dass eigentlich viel mehr Informationen existieren, aber die werden eben nicht an die breiten Massen weitergegeben, aus verschiedensten Gründen. Ja. Du hast heute ein paar mögliche Gründe genannt, weil es eben um Machterhalt geht. Aber okay, alles hypothetisch. Ja, das ist mehr oder weniger die soziologische Theorie zum Thema Macht, Außerirdische und so weiter. Man wird das sehr viel differenzierter sehen, als einfach zu behaupten, dass die Amis irgendwas im Hangar haben. Ja, jetzt, du sagst aber, du glaubst nicht, dass es einen Cover-Up gibt. Ja, also das Thema Verschwörung. Moment, ich möchte nur noch kurz sagen. Du schreibst aber auch, ich habe mir das sogar rausnotiert auf Seite 119, dass du glaubst, dass also die meisten finanziellen Mittel, die bisher aufgewendet wurden, um dieses Phänomen zu untersuchen, aus staatlicher, militärischer Ecke kommen. Ja, ja. Staatlich/militärisch. Jetzt, wenn man das jetzt aber weiterdenkt, wenn jetzt also, es gibt keinen Cover-Up und das Militär, welches doch recht viel investiert hat in die Erforschung dieses Phänomens, bestreitet entweder überhaupt, dass es existiert oder dass es sich dabei um irgendein intelligent gesteuertes Phänomen handelt oder auch nur irgendwie um ein Phänomen, das nationale Sicherheit gefährdet, obwohl militärisches Personal sich im Washington Press Club hinstellt, ehemalige Offiziere, und sagen, sie wurden Zeugen, wie diese Dinger Atomanlagen, Abschussanlagen außer Kraft gesetzt haben. Mhm. Alles völlig widersprüchlich. Aber wenn jetzt also kein Cover-Up existiert und das Militär das Phänomen untersucht hat, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die haben einfach nicht kapiert, um was es sich da handelt und waren einfach zu blöd, oder die extraterrestrische Hypothese ist damit widerlegt. Denn wenn das Militär sich das angeschaut hat, relativ genau wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, die haben sich das schon genau angeschaut, und sagen, na, das ist alles nichts und so weiter, weitergehen, da gibt es nichts zu sehen, es ist irrelevant. Und ja, der Cover-Up nicht existiert, dann muss man die extraterrestrische Hypothese doch ad acta legen. Ja, also du sagst, dass das Militär hätte sich da intensiv mit beschäftigt. Das sagst du in deinem Buch. Das wollte ich nochmal genau definieren. Also ich glaube, dass die systematische Überwachung des Luftraums zu einer Grundaufgabe des Militärs gehört in allen Staaten und dass deshalb automatisch das Militär dafür prädestiniert ist, UFOs zu sichten. Ja, die haben Radaranlagen, die haben Kampfjets, die müssen genau gucken, wer fliegt denn hier durch unseren Luftraum. Das heißt, die sind aufgrund ihrer Konstitution prädestiniert, UFOs mehr oder weniger zu entdecken. Und wo ich das ein bisschen anders sehe, ist, ich glaube eben nicht, dass es eine systematische UFO-Forschung im Rahmen des Militärs gibt, sondern, naja, den Militärs, die beobachten halt hin und wieder was sie sich nicht erklären können, nehmen das auch zu ihren Akten und, wie das in Militärkreisen üblich ist, halten das natürlich auch teilweise geheim. Aber was man natürlich als Militär nicht kann, da sind wir wieder beim Stichwort Erkenntnistheorie, ist von Beobachtungen auf Theorien schließen. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt einen Militärakte habe, wo drin steht, aha, Atomanlage und es wurde eine halbe Stunde lang ein rotes Licht beobachtet, was über diese Abschussbasis rumgeschwebt hat, ist super interessant, klar. Und viele Leute, einschließlich mir, würden sich denken, wenn da der Bericht so stimmt, dann ist es sehr gut möglich, dass sich dahinter eine außerirdische Technologie verbirgt. Aber genau dieser Schluss, dieser Induktivschluss, ist ja letzten Endes nicht möglich. Letzten Endes ist das rote Licht irgendwann weg, das Ganze ist nicht überprüfbar und kontrollierbar. Und das heißt, auch das Militär hat letzten Endes kein systematisches Wissen irgendwo über außerirdische Intelligenzen, weil es eben nicht von irgendwelchen schwebenden Lichtern auf außerirdische Besucher schließen kann, sondern man muss umgekehrt vorgehen, man muss versuchen, diese außerirdische Hypothese zu widerlegen. Und da reichen eben nicht irgendwelche sporadisch auftretenden Beobachtungen über irgendwelchen Militärbasen, die heute hier und morgen dort stattfinden, sondern da muss man dann nach Hessdalen gehen, wo das Phänomen immer wieder auftritt, wo man irgendwann mal rausfinden kann, das handelt sich um ein Naturphänomen oder eben nicht. Also du glaubst nicht, dass weder das Militär noch die Intelligence Community, die ja sehr eng mit dem Militär verbunden ist, wirklich systematisches Wissen über dieses Phänomen angehäuft hat, sondern immer nur punktuell untersucht hat, wenn was aufgetreten ist. Ja, möglich. Wie weit das jetzt da dann intern diskutiert wurde, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Stelle gibt, die sicher weiß, dass die Erde von Außerirdischen besucht wird. Denn die Hessdalen-Forscher, die haben ja auch eine ganze Menge, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Akten, um im Militärjargon zu bleiben, nämlich eine ganze Menge Messungen über das Phänomen. Und auch die wissen nicht, worum es sich handelt. Wie sollen die Militärs, die letzten Endes nur an Interessen der Landesverteidigung interessiert sind und nicht an systematischem Erkenntnisgewinn, wie sollen dann diese Militärs da Wissen angehäuft haben? Mhm. Naja. Vielleicht dann auch noch aus soziologischer Sicht auf diese ganzen Verschwörungstheorien. Also ich kann letzten Endes jeden sehr gut verstehen, der mehr oder weniger solchen Theorien anhängt, weil letzten Endes immer die Idee dahinter steckt, die bestehende Ordnung anzugreifen. Und das ist letzten Endes auch die Motivation, aus der heraus ich mein eigenes Buch geschrieben habe, nämlich den Wissenschaftsbetrieb zu torpedieren. Letzten Endes ist es ja so, dass seitdem es die Menschen gibt, haben sie... Aber nicht mit dem Ziel, ihn zu zerstören, sondern um ihn aufzuwecken, oder? Um ihn aufzuwecken, klar. seitdem es Menschen gibt, haben sie sich ja gefragt, was ist das eigentlich für eine komische Welt, in die wir hier hereingeboren worden sind? Und es gab schon in der Antike die großen Mythen. Und da durfte jeder fleißig mit spekulieren. Und heutzutage haben wir eine ganz klare Ausdifferenzierung von Berufsrollen, wo irgendwelche arroganten Wissenschaftsjournalisten, die letzten Endes nur über Halbwissen verfügen, sich hinstellen und einem von oben herab die Welt erklären. Und da ist es natürlich verführerisch, das besser wissen zu wollen. Bloß es kommt dann letzten Endes wiederum darauf an, wie man argumentiert. Und diese Verschwörungstheorien machen sich da ein bisschen einfach, weil sie sich gegen Kritik immunisieren. In dem Moment, wo ich sage, hier, die Amis sind nie auf dem Mond gelandet, die brauchten einfach nur einen Erfolg im Kalten Krieg. Und da kommt jetzt jemand und fotografiert mit einem Teleskop die Flagge auf dem Mond oder die Mondfähre, die da noch steht, oder das Mondauto, was da auf dem Mond ist. Und dann gehe ich hin und sage, ja gut, hier dieses Foto ist gefälscht, das ist Teil der Verschwörung. In dem Moment formuliere ich eine Theorie, die nicht überprüfbar ist. Und ich finde, Wissenschaft sollte letzten Endes, soweit es irgendwie möglich ist, überprüfbare Aussagen machen. Und die Verschwörungstheorien immunisieren sich aufgrund ihrer inhärenten Logik gegen eine Überprüfung. Deshalb kann ich Leute gut verstehen, die das bestehende Glaubenssystem in Frage stellen. Das mache ich selber so, aber man muss natürlich genau aufpassen, mit welchen Argumenten man das tut. Ja, das ist richtig. 2 Minuten hast du noch. Was wäre notwendig, wenn du jetzt entscheiden könntest und du ein entsprechendes Budget hättest, was würdest du als erstes anordnen, wie, um dieser leidigen Frage der UFOs, ich verwende dieses Wort nun bewusst, auf den Grund zu gehen? Ja, also ich halte es in erster Linie erstmal gar nicht so sehr für erforderlich, systematisch zu forschen, sondern ich glaube, wir brauchen erstmal einen gesellschaftlichen Diskurs. Das heißt, wir sollten nicht in irgendwelchen Internetforen über Verschwörungstheorien diskutieren, sondern das ist eigentlich ein Thema für die Feuilletons, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie anthropozentrisch eigentlich unser Selbstbild geworden ist in den letzten Jahrhunderten und wo wir uns wirklich auch einfach mal ganz offen der Idee von außerirdischen Besuchern stellen sollten. Denn das ist ja im Wissenschaftsbetrieb ein durchaus anerkanntes Konzept. Solange die irgendwie viele Lichtjahre weg sind, dürfen die existieren, aber nur zu uns kommen dürfen sie nicht. Wenn ich gerade gesagt habe, die empirische Forschung halte ich jetzt nicht unbedingt für erforderlich, dann habe ich im gleichen Moment gedacht, so kann man es nicht sagen. Man sollte natürlich im zweiten Schritt unbedingt an Orten, wo UFO-Hotspots sind, ich nenne hier allen vorweg Hessdalen, Forschungsgelder der naturwissenschaftlichen Fakultäten zur Verfügung stellen, um dort systematisch eben nicht nur an einer Woche im Science Camp im Jahr, sondern rund ums Jahr herum das erforderliche Equipment am Start zu haben, um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Und wenn wir zum Schluss nicht rausfinden, aha, das sind keine Aliens, sondern das ist ein unbekanntes Naturphänomen, selbst dann hätte die Forschung unglaublich viel gewonnen. Sehr wohl. Na gut, werden wir mal sehen, ob das auch wirklich passiert in Zukunft. Das wäre schön. Ja, ich glaube, muss es mit dem allgemeinen Diskurs anfangen und wenn man das Thema dann, wenn man erstmal das Tabu durchschaut hat und das ganze Thema gesellschaftsfähig geworden ist, vielleicht sind dann im zweiten Schritt auf einmal auch Gelder für Radaranlagen und dergleichen da. Ja, die Radaranlagen gibt es ja schon, man müsste sie nur mal vielleicht hier und da auch für das verwenden oder die Daten, die ja schon gesammelt wurde, einfach nur diesbezüglich auswerten etc. Jedenfalls, ich danke dir sehr herzlich, war ein sehr spannendes Gespräch für mich. Ich hoffe, wir können das in Zukunft mal wiederholen, wenn es denn eine zweite Auflage oder neue Erkenntnisse oder einen Follow-up zu deinem Buch Außerirdische, das große Tabu unseres Zeitalters gibt. Bedanke mich und ja, schönen Abend noch. Ja, ich bedanke mich auch. Es hat viel Spaß gemacht und vielleicht bis demnächst. Ja, okay.